sind wir Neonazis, ohne Hirn, ohne Moral. Für sie haben wir verloren, doch wir werden Helden sein. Denn wir werden kämpfen, was auch immer kommen mag. Immer treu zu Deutschland stehen, egal was ihr auch sagt. Ihr verbietet unsere Lieder, doch so wird's nicht weitergehen. Ja, wir sehen schon neue Zeiten, wo nur noch deutsche Fahnen wehen. Denn wir werden kämpfen, was auch immer kommen mag. Und immer treu zu Deutschland stehen, egal was ihr auch sagt. Deutsche Jugend, stolz und frei, doch bis heute noch geknechtet. Wir wollen keine Demokratie, die das deutsche Volk entrechtet. Denn wir werden kämpfen, was auch immer kommen mag. Und immer treu zu Deutschland stehen, egal was ihr auch sagt. Denn wir werden kämpfen, was auch immer kommen mag. Und immer treu zu Deutschland stehen, egal was ihr auch sagt.